nieder, nieder, nieder mit dem Warschau-Pakt. Die Waffe ist Warschau-Pakt. Wenn du was an uns nicht sehen lässt, ist Nase, wer ist so hart. Nieder, nieder, nieder, nieder mit dem Warschau-Pakt. Was uns mit verrückt und ich glaube, ich weiß, wovon ich sprich. Der Osten hat schon jetzt die Waffe, die Nase nicht besitzt. Nieder, nieder, nieder, nieder mit dem Warschau-Pakt. Der Osten kann uns attackieren, wenn er weiß, dass er gewinnt. Wenn wir uns nicht ernst machen, kann sein, wenn er uns verschlingt. Nieder, nieder, nieder, nieder mit dem Warschau-Pakt. Die Waffen ist Warschau-Pakt. Wenn Russland uns den Krieg erklärt, wird die NATO-Welt so hart. Nieder, nieder, nieder, nieder mit dem Warschau-Pakt. Russland spricht von uns und ich glaube, ich weiß, wovon ich sprich. Der Osten hat schon jetzt die Waffen, die NATO nicht besitzt. Nieder, nieder, nieder, nieder mit dem Warschau-Pakt. Der Osten kann uns attackieren, wenn er weiß, dass er gewinnt. Wenn wir uns nicht